Hier melden sich Bölle, Michael, Claudia und Bohne. Kennt ihr unsere neuen Abenteuer schon? Nein, noch nicht? Na dann aber ab wie Bohnen. Puh. Wackelkontakt heißt der, der euch gerade die Kommandos gegeben hat. Ist das nicht was Elektrisches? So heißt man doch nicht. Nun halte doch mal einen Moment an. Ja, gut. Also, Wackelkontakt ist der Name vom Boss unseres Funkclubs, Kemal. Ihm ist übrigens auch die Idee gekommen, heute diese große Fuchsjagd zu veranstalten. Ja, aber Claudia, was müssen wir jetzt tun? Ach, Kemal, das ist ganz einfach. Einer aus unserem Club ist heute der Fuchs, der gejagt werden muss. Er hat sich irgendwo versteckt und muss sich in regelmäßigen Abständen auf unserem Kanal melden. Ja, er muss ein paar Sekunden lang Victor rufen, dann schaltet er sich wieder aus. Und wir müssen in der kurzen Zeit versuchen, seinen Standort auszumachen. Das ist gar nicht einmal schwer, wenn man ganz schnell dorthin läuft, wo der Sendeton des Fuchses schön laut ist. Aber warum müssen wir so schrecklich rennen? Kemal hat ganz recht. Man ist ja ganz aus der Puste. Das schadet dir nichts, Bömmel. Du hast bestimmt heute Mittag wieder die Portion deines Vaters mitgegessen. Mir scheint, du hast schon wieder zugenommen. Na ja, liebe Schwester, nun predige nicht so viel. Kannst du dir Bömmel vielleicht dünn vorstellen? Oh nee, Bohne, so möchte ich wirklich nicht aussehen. Wieso? So lang und dünn. Frag mich, wieso du so rennen kannst. Na, könntet ihr dieses wichtige Gespräch vielleicht fortsetzen, wenn wir den Fuchs gefangen haben? Ich denke, wir sollten uns auf Bohne verlassen. Er kennt dieses Waldstück am allerbesten und wir könnten den anderen einfach davonspurten. Also gut, ich rase los und verlasse mich auf meine Ortskenntnisse. Eigentlich kann der Fuchs nur dort rechts sein. Kommt schnell hinter mir her und vergesst nicht, die Handgurten auf Empfang zu schalten. Ja. Halt, bleib stehen. Jetzt ist der Ruf unseres Fuchses leiser geworden. Ich glaube, wir müssen nach rechts. Finde ich nicht. Dort in der Teufelsschlucht werden alle anderen Clubkameraden suchen. Da gibt's hier die besten Verstecke. Lasst uns hier rechts. Horcht mal. Fuchs an alle. QTH. Victor. Ende. Wir sind auf der heißen Fährte. Wir werden als Erste ausmachen. Wir kriegen den Preis. Los, hier rein. Hier muss es sein. Nicht bleibt hier. Was ist großer Fährtenleser? Hier ist seit Tagen niemand lang gegangen, glaubt mir. Also dann über den Bach und dort hinaufklettern. Dann sind wir außer Sichtweite, bevor die anderen Funkfreunde hierher kommen. Die fünf Freunde rennen los, überspringen den Bach und kraxeln den Abhang hoch. Wieder ruft der Fuchs. Er ist viel lauter geworden. Weit kann er nicht mehr sein. Fuchs an alle. Victor. An alle CB-Funker hier im Wald. Jetzt habe ich euch im Griff. Ich halte jetzt meine Sprechtaste gedrückt. Jetzt könnt ihr mich suchen. Euer Fuchsbein kommt nicht mehr dran. Versucht's doch. Ich bin der rote Blitz. Break! Mensch, ist der denn plemplem oder wie, wenn ich den in die Finger kriege? In ganz kurzer Zeit ist im Wäldchen die Hölle los. Die Clubmitglieder kommen von allen Ecken angelaufen, rufen durcheinander, schimpfen und drohen dem roten Blitz. Aber es hilft nichts. Das Funkspiel ist geplatzt. Der Kanal ist ständig besetzt. Der Clubkamerad, der als Fuchs gearbeitet hat, taucht direkt vor den Funkfüchsen auf. Beinahe hätten sie ihn gehabt. Schiedsrichter Wackelkontakt bricht die Jagd offiziell ab und tröstet die Clubmitglieder. In 4 Wochen soll das nächste Spiel stattfinden. Langsam wandern die jungen CB-Funker nach Hause. Auch Kemal muss heim. Halt, warte doch mal. Wenn alle fort sind, werden wir diesen roten Blitz suchen. Und wehe, wenn wir den erwischen. Klar, wir jagen ihn so, wie wir eben den Fuchs verfolgt haben. Kann ja nicht so schwer sein. Aber nur, wenn er sich wieder meldet. Er weiß ja, dass er uns das Spiel kaputt gemacht hat und vielleicht... Na jetzt, CB-Funker. Nun ist die Jagd zu Ende. Funkfüchse an roter Blitz. Warum tust du das? Es mir Spaß macht, ihr Knallköpfe. Ihr habt mich auch verschaukelt. Der lispelt ja, als ob er dafür bezahlt würde. Sprich weiter mit ihm, Bohne. Dann können wir ihn leichter orten. Tatsächlich meldet sich der Störenfried noch 4-mal. Seine Worte kommen immer deutlicher. Jetzt müssen die Funkfüchse ganz in seiner Nähe sein. Roter Blitz und CB-Funker. Jetzt kann ich euch sehen. Den langen mit der Igelfrisur, den dicken mit den roten Haaren, Den mit dem Gestell auf der Nase und die Snucke mit dem gelben Pferdeschwanz. Damit ist das Zwiegespräch zu Ende. Bis zum nächsten Jahr. Was ab? Roter Blitz, weißt du eigentlich, wie gefährlich du bist? Klar, was denkst du denn? Ich werde die Spielerei auch in Zukunft gründlich vermasseln. Das macht mir großen Spaß. Roger. Roter Blitz, dieser Spaß kann im Notfall Menschenleben kosten. Das musst du als Funker doch wissen, Mensch. Du hast doch bestimmt wie wir alle gelernt, dass kein Kanal auf die Dauer blockiert werden darf. Und du weißt genau, dass schon oft Katastrophen verhindert worden sind, weil irgendwo ein CB-Funker Hilfe herbeigeholt hat. Das geht aber nicht. Ach, klapp doch morgen mehr, du Wurmschlange. Ich kenne dich doch mitsamt deinen affigen Freunden. Funkfüchse nennt ihr euch. Ihr macht es nur wichtig. Genau wie alle aus eurem blöden Club. Angeben, das könnt ihr. Während der rote Blitz wie ein Verrückter auf alle CB-Funker schimpft und die Funkfüchse im Besonderen anpöbelt, huscht Bömmel geduckt auf das vor den Freunden liegende Waldstück zu. Er hat Bohne angedeutet, er solle versuchen, den Störenfried noch weiter zu beschäftigen. Bömmel will es mit dem Kerl aufnehmen. Na, an Mut hat es ihm ja noch nie gefehlt. Hab ich mir doch gedacht, da haben da Buche muss hocken. Verdammt, du kleine rote Ratte, wo kommst du denn her? So, das ist für dich, mein Lieber. Ah! Und das ist für dich, Kleiner. Au, verflixt. Er hat mich. Hier, Michael und Bohne. Hier. Ah, oh, weh. Bömmel, wo? Ist der Kerl weg? Tut es weh? Wie sah der Kerl aus? Groß und breit. Ah, oh, der hat aber zugelangt. Lederjacke. Mehr weiß ich nicht. Nachdem ich ihn am Fuß gepackt hatte, hat er sich losgerissen und mir gewaltig eine vor die Brust geknallt. Große Ohren hat er, das konnte ich noch sehen. Ist er fort? Er ist mit seinem Feuerstuhl Richtung Stadt gefahren. Bestimmt wird er nun erst recht den gesamten Funkverkehr unseres CB-Clubs abhören und uns stören, wo er kann. Wir können ihn so aber auch aufs Glatteis führen. Und ihm einen falschen Termin für die nächste Fuchsjagd geben. Genau. Und ihn dann wieder aufspüren, so wie heute. Ja. Wir wissen ja auch schon eine Menge von ihm. CB-Funker, groß und breit, lispelt, älter als wir, große Ohren, schweres Motorrad. Wir werden also alle jungen Männer mit großen Ohren auf der Straße ansprechen und feststellen, ob sie lispeln. Nichts leichter als das. Claudia Becker, du bist albern. Die klugen Funkfüchse werden auch dieses Problem lösen. Damit uns das gelingt, werden wir heute Abend gemeinsam essen, was mein Vater für uns kochen wird. Das ist ja toll. Was gibt's denn? Ich darf nichts verraten. Kommt bitte in einer Stunde. Bestimmt hat Oldman für uns auch gute Ratschläge, was diesen roten Blitz angeht. Bekanntlich gehören die Mahlzeiten, die Bömmels Vater, Old Man, zubereitet, zum Großartigsten, was sich die Funkfüchse vorstellen können. Nicht nur der stets hungrige Bömmel haut kräftig rein, wenn sein Vater irgendeine internationale Spezialität gekocht hat. Vater Jaitz war lange in Afrika und in Arabien. Seine Gerichte aus diesen Ländern werden zudem mit spannenden Erzählungen über Land und Leute gewürzt. Ach, der lecker. Hab ich. Na, das hat wohl wieder geschmeckt. Vielen Dank, Herr Jaitz. Sie sind immer so nett zu uns. Tja, und du hast dich extra für diesen Abend hübsch gemacht, hm? Richtig, mit Rock und Bluse. Wie fühlst du dich denn so ohne deine geliebten Jeans? Gut, bloß habe ich ein bisschen zu viel von der Kakaocreme gegessen. Hier, Herr Jaitz, mein Vater hat mir diese Zigarre für Sie mitgegeben. Er raucht ja nicht und sie wurde ihm heute geschenkt. Das ist ja ein Riesending. Old Man, du wirst damit aussehen wie ein Elefant mit einem Splitter im Mund. Häm nicht, Bömmel. Hilf mir lieber abräumen, statt so einen Stuss zu reden. So, ich gehe jetzt in meine Funkbude. Ich denke, wir helfen alle schnell in der Küche mit. Dürfen wir da noch ein bisschen bei Ihrem Funkverkehr zuhören, Herr Jaitz? Na klar. Also dann bis gleich. Fast eine Stunde lang lauschen die Funkfüchse gebannt dem lebendigen Funkverkehr, den Vater Jaitz mit Hilfe seiner erstklassigen Funkeinrichtung abwickelt. Wieder lernen sie einige neue Abkürzungen kennen und sind erstaunt darüber, wie weit bei günstiger Witterung die Rufe von Delta Kurfürst 7, so nennt sich Old Man Jaitz als Funker, reichen. Das war mächtig interessant, Vater. Wir wollten dich auch noch was fragen. Schieß los. Sie wissen sicher schon, dass wir am Nachmittag eine Fuchsjagd hatten und dass wir dabei einem Tastendrücker in die Hände gefallen sind. Der hat natürlich die Fuchsjagd unmöglich gemacht. Und was können wir da tun? Viel, Michael. Natürlich muss man den Dauerdrücker erstmal schnappen, ne? Das andauernde Tastendrücken ist ein Verstoß gegen das Fernmeldegesetz. Das wird bestraft. Sag ich doch. Und zwar deshalb, weil möglicherweise durch Blockierung des Kanals wichtige Hilferufe nicht empfangen werden können. Und weil überhaupt die anderen Funker behindert werden. Stellt ihm eine Falle und ertappt ihn auf frischer Tat. Aber Old Man, er fährt einen tollen Donnerstuhl, der sicher seine 160 Sachen macht. Wie sollen wir mit unseren Drahteseln da hinterhergurken? Na, Jochen oder Bömmel, Schließlich bin ich ja auch noch da, nicht? Ich könnte mit dem Werkstattwagen herumfahren und den roten Blitz mit meinem Funkgerät orten. Ich würde euch über Funk verständigen mit irgendeinem scheinbar harmlosen Hinweis und ihr könntet ihn hopp nehmen. Sicher genügt es, wenn wir seinen Namen und die Nummer seines Motorrads haben. Damit könnten wir ihn vor den Kadi bringen. Das würden Sie für uns tun? Was heißt hier für uns? Schließlich sollen solche miesen Typen unseren schönen CB-Funk nicht in Verruf bringen. Ach, Old Man, du bist einfach klasse. Ja. Übermorgen habe ich frei. Wenn kein Notruf kommt, habe ich Zeit für diese Angelegenheit. Werft ihr inzwischen einen fetten Köder hin, damit der rote Blitz leichter auszumachen ist. Dann ist es wohl am besten, wenn wir morgen nach der Schule einen ausgedehnten Funkverkehr darüber beginnen, dass übermorgen im Wäldchen wieder eine Fuchsjagd stattfinden soll. Alles klar. Sehr zufrieden wandern Bohne, seine Schwester Claudia und Michael durch die Papageiensiedlung, in der sie alle wohnen. Zufällig gehen Claudia und Michael Hand in Hand, was Bohne sehr komisch findet. Morgen nach der Schule, so gegen 2:30, werden sich die Freunde treffen und dem roten Blitz mit falschen Meldungen über ein neues Funkspiel heimleuchten. Doch vorerst sitzen alle über den Hausaufgaben. Bömmel hat sich mit eingeschalteter Handgurke auf die Terrasse gesetzt. Unlustig grübelt er über den Matheaufgaben. Soll er Claudia, seine Klassenkameradin, um Hilfe bitten? Der begabte Michael könnte ihm natürlich sofort helfen. Aber Bömmel hat die Erfahrung gemacht, dass Michael nur in Notfällen hilft. Funkfuchs 1, QAA, QAA. 10-1, 10-33. Wolf Lukas hier. Funkfuchs 1 von Wolf Lukas. Wir benötigen sofort Saugwagen des Tiefbauamtes. Ganzer Keller steht unter Wasser. Telefonleitung ist unterbrochen. Wasser ist uns knietief. Einrichtung gefährdet. Erbitte Alarmierung. Roger. Fuchs 1 an Wolf Lukas. Erbitte Anschrift und kurze Wegbeschreibung. Alarmiere Amt alsbald. Roger. Dann Funkfuchs 1. Vogelweg 60. Süßstadt. Leicht zu finden. Roger. Ich schalte jetzt aus, renne zum Telefon, rufe das Amt an und melde mich dann wieder. Bitte warten, Roger. Wolf Lukas, Funkfuchs 1, kommen. Hier, Lukas. Haben Sie was erreicht? Alles okay. Der Sonderwagen kommt. Habe Beschreibung Ihres Hauses durchgegeben. Musste für Rückfragen meinen Namen und Adresse angeben. Bleibe also am Gerät, falls noch was los ist. Roger. Nicht nötig. Sie haben uns sehr geholfen. Vielen Dank. Und Cheerio. Da war der CB-Funk doch wieder einmal nützlich. In 5 Minuten will der Sonderwagen bei Familie Lukas sein. Jetzt muss ich aber los. Die anderen warten bestimmt schon auf mich. Ich konnte einfach nicht herkommen. Bömmel, wenn du nicht so viel essen Sei nicht so gemein, Schwesterchen. Wir haben ein Gespräch mit Wolf Lukas mit angehört, Bömmel. Die armen Leute, sicher nicht sehr witzig, wenn der ganze Keller unter Wasser steht. Hallo Kemal, willst du nicht mitkommen? Genau. Wir wollen den roten Blitz an Schnittchen schlagen. Wen wollt ihr schlagen? Komm nur mit, du wirst schon sehen. Drüben auf der Lichtung am Buchenwald werden wir mit dem Funken beginnen, denke ich, okay? Oh, das hier sind Linden, wie die duften. Und alles voller Bienen. Die gehören den Bauern vom Langeloher Hof. Das gibt guten Honig. Schaut mal, das ist eine ganze Kaninchenfamilie. Oh, dann lasst uns einen Umweg fahren. Die spielen so niedlich in der Sonne. Jetzt ist der Einsatzwagen des Tiefbauamtes bestimmt schon bei Familie Lukas angekommen. Ob der rote Blitz auf unser Funkgespräch hereinfällt? Bestimmt. Wenn wir an der Lichtung sind, übernimmst du, Michael, am besten die Rolle des Chefs vom CB-Funk. Okay. Die Mitglieder sind übrigens alle telefonisch unterrichtet, dass wir hier einen Türken bauen, okay? Was? Das bedeutet, dass wir jemandem etwas vormachen, Kemal. Ich spreche als Funkfuchs. Bömmel macht den Fuchs, der gejagt werden soll. Claudia und du, Kemal, ihr redet später dazwischen, damit es schön natürlich wirkt. In großer Umständlichkeit, damit der rote Blitz auch bestimmt alles mitbekommt, besprechen nun die 5 Freunde den angeblichen Plan, morgen um 15.30 Uhr erneut eine Fuchsjagd des CB-Clubs zu starten. Sie vergessen auch nicht zu erwähnen, dass man auf Kanal 11 ausweichen solle, falls der rote Blitz wieder dazwischen funkt. Sehr zufrieden mit sich radeln die Funkfüchse und Kemal zurück in die Siedlung. Kommt rein, die Räder stellen wir in die Garage. Hm? Ach, mein Vater ist schon da, wie schön. Bömmel, dein Vater hat Besuch. Sollten wir da nicht lieber... Hallo, Funkfüchse, kommt mal her. Das hier ist Herr Winter vom Tiefbauamt. Er möchte dich sprechen, mein Sohn. Ist der Einsatz schon beendet bei Lukas? Einsatz ist gut. Familie Lukas, die gibt es überhaupt nicht im Vogelweg. Und kein Keller war unter Wasser. Fehlanzeige, Jochen. Was? Aber er hat doch fast geweint, als ich ihm so schnelle Hilfe versprach. Und er hat sich doch immer als Wolf Lukas gemeldet. Und... Herr Winter hat erst geglaubt, du hättest dir einen blöden Scherz erlaubt, Jochen. Aber mir war gleich klar, dass du ganz einfach auf den Arm genommen worden bist, mein Sohn. Das stimmt, wir sind Zeugen. Wir haben das Gespräch mitgehört. Ich Esel, das soll mir nicht nochmal passieren. Da muss ich mich ja wohl entschuldigen. Damit ist der Fall leider nicht ausgestanden. Die Kosten, die dem Amt entstanden sind durch den Einsatz, muss der tragen, der den Hilferuf ans Amt geschickt hat. Also du. Du meine Güte, wer ist das bloß gewesen? Meint ihr vielleicht auch? Der Kerl mit den Ohren. Hat er denn auch gelispelt? Er sprach sehr undeutlich. Es war der rote Blitz. Was ist, Vater? Ich... Keine Angst, mein Sohn. Du musstest auf diesen Gauner reinfallen. Eines sage ich euch, Funkfüchse. Lasst nicht nach in eurer Arbeit. Geht weiter jedem Notruf nach. Stellt euch vor, ihr lasst einen Menschen ohne Hilfe, nur weil Bömmel heute von einem üblen Burschen betrogen worden ist. Die Funkfüchse sind doch ziemlich verunsichert. Trotzdem wird es noch ein gemütlicher Nachmittag. Am Abend empfängt Bohne in seiner Handgurke auf dem Kanal, den die CB-Funker vom Club normalerweise benutzen, einen Hinweis, wie er vielleicht noch in dieser Stunde dem roten Blitz auf die Schliche kommen kann. Es ist schon dunkel, die Eltern sind im Theater und Claudia ist längst in ihrem Zimmer verschwunden. Also schleicht Bohne aus dem Haus und radelt zur langen Straße. Dort soll der rote Blitz wohnen. Sein Funkname ist Wildling. Vor dem Haus Nummer 22 angekommen, horcht Bohne in ein CB-Gespräch hinein. Endlich ist es zu Ende. Funkfuchs 2 an Wildling, kommen. Funkfuchs 2 von Wildling. Hallo Fremder, wir kennen uns noch nicht. Von woher sprichst du? Funkfuchs 2 an Wildling, wir kennen uns recht gut, mein Lieber. Als Tastendrücker Roter Blitz hatten wir schon öfter das Vergnügen, dich zu hören. Jetzt habe ich dich aber. Wildling an Funkfuchs 2. Wildling von Fuchs 2, gestern konntest du uns noch entwischen auf deinem Feuerstuhl, aber jetzt geht's dir an den Kragen. Ich und Feuerstuhl, seit 4 Wochen hocke ich in meiner Bude mit einem Gipsbein. Und ein Motorrad habe ich auch nicht. Wo bist du überhaupt? Wildling, ich verstehe gar nichts mehr. Ich stehe vor deinem Haus. Fuchs, dann komm raus. Ist es nicht zu spät? Ich langweile mich sowieso halb zu Tode. Klingel 2-mal, dann drückt meine Mutter auf den Knopf. Steige 3 Treppen rauf, da findest du mich. Die beiden Jungen verbrachten eine angenehme Stunde miteinander. Bohne, der nun auch auf den roten Blitz hereingefallen war, berichtete über die jüngsten Erlebnisse mit dem Tastendrücker. Na, der musste doch genau über die Mitglieder des CB-Clubs Bescheid wissen. Ja, wir müssen den Clubchef fragen, ob in den letzten Jahren jemand aus dem Club ausgeschlossen worden ist. Der sich nun an uns allen rächt? Auf uns Funkfüchse hat er es besonders abgesehen. Vielleicht hat er in der Zeitung von unseren Erfolgen gelesen. Damals war die Sache mit den Briefmarken und die mit den verschwundenen Katzen und noch einiges. Deine Funkeinrichtung ist kolossal. Moment, da ruft einer. Wildling von Roter Blitz. Ist Funkfuchs 2 bei dir? Komm. Roter Blitz von Wildling. Wer ist Funkfuchs 2? Den kenne ich nicht. Wildling, nimm dich in Acht. Funkfuchs 2 ist ein Verrückter. Ich habe seinen Funksprechverkehr abgehört. Er ist auf dem Weg zu dir, um dich kurz und klein zu schlagen. Er ist gefährlich. Wildling an Roter Blitz. Ich danke dir. Ich werde sofort die Polizei benachrichtigen. Die kann ihn hopp nehmen, wenn er sich dem Hause nähert. Roger. Gut, muss jetzt schließen. Melde mich morgen wieder. Ende. Meine Güte, der geht ja aufs Ganze. Das hätte schief gehen können, wenn ich mich nicht gleich bei dir gemeldet hätte. Vielen Dank, dass du so gut reagiert hast. Herrje, schon 11 Uhr. Ich muss sehen, dass ich heimkomme. Meine Eltern müssen gleich zurück sein. Könntest du morgen früh ein bisschen drauf achten, ob hier ein schweres Motorrad herumknattert? Der mich hierher gelockt hat, der muss schon sehr gut in dieser Straße Bescheid wissen. Cheerio, Wildling. Ich melde mich dann morgen nach der Schule. genauso auf ihn hereingefallen wie du gestern, Bümmel. Ganz schön gerissen ist der. Ich bin immer noch sauer. Und mein Aufsatz eben über das Rilke-Gedicht ist bestimmt kein Gedicht geworden. Ach, nimm's nicht so tragisch. Wir waren wohl alle nicht gut. Puh, über ein Gedicht. Ob wir sowas auch im nächsten Jahr schreiben müssen, Claudia und Kemal? Sieh mal, Bohne, da drüben. Die hübsche Chariklia will was von dir. Hübsch? Findet ihr die so hübsch? Was willst du denn? Ich helfe doch bloß beim Deutschlernen. Toll sieht sie aus mit den glänzenden schwarzen Haaren und den dunklen Augen. Dein Bruder ist ein Glückspilz, Claudia. Was starrst du sie so an? Willst du sie fressen? So war das nicht gemeint. Sie ist natürlich nicht deine Klasse, aber eben hübsch. Und es geht deinem Bruder doch schließlich nur um die regelmäßigen und unregelmäßigen Verben. Bömmel hat ganz recht, Claudia. Sie ist ein feines Mädchen und du möchtest am liebsten an Bohnes Stelle sein, wie? Ach was, ich stehe nur mal auf blonde Mädchen, das weißt du doch. Verbenpauken, ha! Überlass das doch Bömmel, wenn er so entzückt ist von ihr. Am besten nimmt er das Verb fressen. Fresse, frisst, fraß ist, fräse, friss und gefressen. Na, du speist Gift und Galle. Bohne würde als guter Lehrer dazu das Wort Schnauben nehmen. Schnaube, schnaubst, schnaubte, schnöbe, geschnaubt und geschnürt. Seid ihr alle zusammen. Meine Güte, wie sollen wir sie wieder versöhnen? Und was ist mit dem Funkspiel heute Nachmittag? Keine Bange, die wird schon wiederkommen. Sowas lässt sie sich doch nicht entgehen. Rein in die Penne. Michael und ich haben jetzt Sport. Und ihr? Mathe. Und wenn Claudia mir nicht ein bisschen vorsagt, bin ich aufrufen müssen. Die Freunde treffen sich am Nachmittag bei Bömmel. Bohne hat inzwischen Kontakt mit Wildling gehabt. Der hat dem Roten Blitz vorgeflunkert, dass die Polizei am Abend Bohne vor Wildlings Haus aufgegriffen und mitgenommen hat. Das habe den Roten Blitz sehr gefreut, hat Wildling gemeint. Einen Motorradfahrer hat er aber nicht ausmachen können. Hereinspaziert, meine Herren. Ich muss noch fertig mähen. Ist nicht mehr viel. Nehmt euch Saft, er steht auf dem Tisch. Wo ist denn deine Schwester, Bohne? Keine Ahnung, sie hat in ihrem Zimmer gegessen. Angeblich musste sie was Dringendes arbeiten. Mutter war ziemlich sauer darüber, hallo, aber... Hallo, Funkfüchse! Wann geht's los mit dem Funkspiel? Ist was? Ich dachte schon. Ach, Claudia, sei nicht mehr böse. Schon gut, ich war ja auch ziemlich zickig. Bin gleich fertig. Gustav Ziggy an alle CW-Funker. Zing bis 33, komm hin. Hör mal auf, Bömmel. Hier ist anscheinend ein Hilferuf. Der rote Blitz, was? Ach, Ruhe mal. Wellensalat, auch alle durcheinander. Break, break. Funkfüchse an Gustav Siegi, kommen. Siegi, nein, Funkfüchse. Ich heiße Robbie Görges und bin bei meinen Großeltern. Mein kleiner Bruder ist eben in den alten Brunnen gefallen. Mein Opa sagt, wir brauchen gleich die Feuerwehr. Helmut ist erst 5. Funkfüchse an Gustav Siegi, 9. Gib uns sofort deinen Standort durch. Wie tief ist der Brunnen? Gehen Sie sofort aus dem Kanal. Mein Gott, der Tastendrücker. Was nun? 10, 3. 10, 3. 10, 33. 10, 33. Der Notruf ist also echt. Der Tastendrücker versucht zu stören. Geh mal her, ich gehe auf Kanal 9. Wenn Gustav Siegel ein bisschen Grips hat, wird er das auch tun. Michael, bleib du mit deinem Gerät auf Kanal 11, damit der rote Blitz beschäftigt ist. Gustav Siegel, 9, kommen! Während die Funkfüchse angespannt warten, murmelt Michael etwas in seine Handgurke, um den roten Blitz festzuhalten. Funkfüchse von Gustav Siggi 9. Jetzt habe ich euch gefunden. Standort Franzweg 12. Man fährt am Langenower Wall vorbei, dort beginnt die Straße. Der Brunnen ist ungefähr 8 Meter tief. Großvater hat ein Seil runtergelassen, aber sehr lange kann Helmut sich sicher nicht mehr halten. Ein Notruf! Franzweg! Die Polizei kommt! Vater, was sollen wir tun? Auf Kanal 9! Nun mal Ruhe, um Himmels Willen, Claudia, bitte! Franzweg 12 ist ein kleiner Junge in einen alten Brunnen gefallen. Er hält sich noch an einem Seil fest. Sein Bruder hat uns um Hilfe gebeten. Bohne hat die Feuerwehr angerufen. Alle Mann ins Auto. Michael bleibt am Telefon. Ich kenne eine Abkürzung durch den Wald. Da kommen wir vielleicht schneller als die Feuerwehr in den Franzweg. Ein Glück, dass mein Vater heute einen großen Werkstattwagen hat. Den Kram braucht er manchmal, um eine Zapfsäule zu demontieren, wenn Tankstellen abmontiert werden. Oh, der kleine Helmut, ob der durchhält? Festhalten, hier ist der Weg schlecht. Au, mein Kopf. Hinten, der Bauernhof, der muss es sein. Da stehen viele Leute herum. Los, raus. Räumen Sie bitte den Platz, alle bis auf diese beiden Männer. Nur so kann ich mit dem Kran in den Brunnen hineinreichen. Die Ketten einhängen. Einer muss sich auf die Ketten setzen. Ich lass ihn runter und er muss den Jungen raufholen. Wer? Ich bin am dünnsten. Kann losgehen. Gut. Halt dich gut fest, damit du nicht abrutschst. Keine Bange. Ich komme und hole dich. Kann gar nichts passieren. Nur einen Moment noch. Zieh da runter. Halt. Und nimm einen still und bring mich ins Wackeln, sonst sitzen wir beide fest. So, ganz ruhig. Das Seil hochziehen, ich hab ihn. Aber das Seil stört. Halt doch dran. Gleich geht's aufwärts. Raufziehen, aber langsam, sonst schlage ich gegen die Innenmauer des Brunnens. Jetzt! Krone. Ja. Bruder, du warst toll. Was ist? Du bist ja ganz käsig. Ach, lass nur, es geht gleich wieder. Ich setz mich nur mal einen Moment, ja? Das war in der letzten Minute, Bunne. Länger hätte sich der Kleine nicht mehr halten können, meint der Großvater. Die Kinder haben beim Spielen den Deckel vom alten Brunnen hochgewuchtet. Und die Telefone hier sind tot. Man macht irgendwelche Verkabelungsarbeiten. Wo ist der Funker? Er hat seinem Bruder das Leben gerettet. Denn die Feuerwehr, die kommt. Wir haben Glück gehabt. Fingen den Notruf auf und rasten in einem Schleichweg hierher. Der Kleine ist schon befreit. Soll das heißen, dass wir zu spät kommen? Dann können wir wohl wieder abrücken. Sie haben es ja in Rekordzeit geschafft. Gratuliere. Der Kleine drohte schon abzurutschen. Die Feuerwehrleute lassen sich von den Großeltern des kleinen Helmuts die Rettungsaktion ausführlich schildern. Schließlich müssen sie Herrn Jeitz und den Funkfüchsen doch ihre Hochachtung aussprechen für die fixe Aktion. Sie empfehlen der Großmutter noch, Helmut für alle Fälle zu einem Arzt zu schicken. Sicher hat er zumindest einen Schock erlitten. Hallo Funkfüchse, das habt ihr ja toll gemacht. Bist du vielleicht Gustav Sigi 9? Das war ich vorhin, ja. Du hast dich benommen wie ein alter Funker. Alle Achtung. Gut, dass ihr mich gehört habt. Ich habe einfach auf Kanal 9 umgeschaltet, als der andere besetzt war. So habe ich das im CB-Funkclub gelernt. Dann bin ich auf den Boden geklettert, damit mein Funksprechgerät möglichst weit zu hören ist. Aber sie waren toll mit dem Auto und dem Kran. Old Man, muss ich jetzt auch den Feuerwehrwagen bezahlen, weil der Einsatz schon beendet war, als er kam? Ach, bestimmt nicht. Es war ein akuter Notfall und dass wir eher am Unglücksort waren als die Feuerwehr, das war vielleicht die Rettung für den Jungen. Großvater hat eben gesagt, dass ich jetzt ordentliches Mitglied im CB-Funkclub werden darf. Er bezahlt sogar den Beitrag für mich. Das freut uns aber für dich. Dann werden wir uns da irgendwann einmal treffen. Du darfst dann auch schon bei den großen Funkspielen mitmachen. Von dir kann sich ja mancher noch was lernen. Oh, danke, dass du das gesagt hast. Müsst ihr schon wieder fort? Delta Kurfürst 1 an Delta Kurfürst 7. Melde dich sofort. Melde dich sofort. Delta Kurfürst 7 an Delta Kurfürst 1. Was liegt an? Du wirst seit einer Stunde bei der Tankstelle am Bärenbruch gesucht. Dringende Reparatur. Der Chef möchte morgen ein paar Takte mit dir reden. Over. Delta Kurfürst 7 an Delta Kurfürst 1. Ich wurde durch einen dringenden Hilferuf aufgehalten. Werde das Gespräch mit dem Chef überleben. Delta Kurfürst 1 an Delta Kurfürst 7. Du hast Nerven? In einer halben Stunde bin ich da. Cheerio. Nun haben Sie auch noch Ärger, Herr Jeitz, weil Sie uns zum Franzweg gefahren haben. Wird es schlimm werden? Wisst ihr, ich bin immer zuverlässig. Stets erreichbar bei Tag und Nacht. Natürlich hat der Tankstellenpächter in diesem Fall unserem Chef die Hölle heiß gemacht. Das kann ich ja schon verstehen, aber wenn ein Mensch in Lebensgefahr ist, muss eben eine kaputte Zapfanlage warten. Du bist prima, Old Man. Ich bin sehr froh, dass du mein Vater bist. Oh, danke. Das freut mich. Herr Jeid setzt die Funkfüchse vor seinem Haus ab und startet sofort zu seinem Einsatz am Bärenbruch. Inzwischen wartet Michael vor dem Haus aufgeregt auf seine Freunde. Stellt euch vor, Wittling hat schon vor 20 Minuten gefunkt, dass er ein schweres Motorrad in der Straße gesichtet hat. Darauf klobigen Mann mit Lederzeug und Helm. Selbiger ist Silber und hat aufgemalten roten Blitz. Dann also nichts für hin. Alle nehmen ihre Handgucken mit. Fahrt auf den Rädern hinter mir her. Ich kenne den Weg zu Wildlinger schon. Also los. Es ist wirklich eine strategische Meisterleistung, wie Wildling, der durch sein eingegipstes Bein ja ans Zimmer gefesselt ist, die Funkfüchse in die richtige Richtung weist und wie die Freunde in kurzer Zeit das schwere Motorrad finden. Da, da, das ist der Feuerstuhl vom Roten Blitz. Der ist bestimmt hier in der Disco. Und jetzt gehe ich rein und rechne mit ihm ab. Nun mal sachte. Wir gehen erstmal hinein und sehen uns um. Am besten wäre es doch, wenn wir ihn beim Funken erwischen, Bämmel. Nun zieh mir deinen Rachedurst noch ein bisschen. Das muss er sein. Was? Der Kleine mit den Segelohren? Sicher, hinter ihm hängt doch so ein Helm. Lassen wir uns Zeit. Ich versuche mal mein Glück. Boah, Himmel, ist das ein Lärm. Unser Kleiner bekommt Besuch von deinem Bewohner, Claudia. Wie schön der lispelt. Und der Helm. Wenn das mal nicht... Was sagt er? Diese elende Musik. Ich schleich mal näher. Draußen. Die kannst du benutzen, wie immer. In 2 Stunden bin ich wieder da. Klar? Naja, schon gut. Tag, kannst du vielleicht Geld wechseln? Ich will's noch mal probieren. Du hast ja mächtig Glück. So viel habe ich noch nie rausgekriegt. Hier ist eine Mark. Wenn du Glück hast, gehört die Hälfte dir. Lass nur. Was war denn das für ein großer Kerl, dem du da eben den Schlüssel gegeben hast? Ach, der wohnt bei uns nebenan. Ich leih ihm immer mal mein Motorrad, damit er üben kann. Er ist unser Boss. Wir sind nämlich Funker. Und er hat eine dufte Funkstation. Die darf ich dafür manchmal benutzen. Es macht viel Spaß und wir spielen in anderen Clubs Streiche und so. Aus einem Club ist der Rote Blitz nämlich rausgeflogen. Die macht dann immer zur Schnecke. So was von Schnecke. Ist das nicht zu gefährlich und verboten? Ach was. Na, ich muss weiter. Meine Freundin wartet da drüben. Würde mich freuen, dich mal wieder zu treffen. Bist du öfter hier? Aber nur. Schließlich wohne ich 4 Häuser weiter. Peter Körner, der Rote Blitz, wohnt nebenan. Praktisch, was? Dann mach's gut und 55. Ebenfalls, 55. Wo bleibst du denn bloß? Ich bin schon ganz taub. Bohne ist draußen, er wurde von Wildling gerufen. Er ist ja schnell angefreundet mit dem Kleinen. Hat's was gebracht? Frische Luft. Ja, also, Wildling hat den Roten Blitz mit dem Fernglas verfolgt. Er ist zu der alten Scheune am Waldrand gefahren. Er hat mir genau beschrieben, wie man dahin gelangt. Während der Fahrt zur Scheune berichtet Bömmel von seinem erfolgreichen Spionagegespräch mit dem Kleinen, der dem Roten Blitz öfter sein Motorrad leiht. Aber die Funkfüchse haben wenig Hoffnung, den Roten Blitz zu erwischen. Sie halten ihn ganz einfach für zu raffiniert. So, hier abgesessen. Lass uns die Räder hier ins Gebüsch stellen. Was machen wir zuerst? Handgucke an und dann... Repack 1 an Funkfüchse kommen. Funkfüchse an Winnipeg 1, wir hören Sie. Der Vater von eurem Freund hat mit seinem Werkstattwagen einen schweren Unfall gehabt. Der Sohn soll sofort in die Stadt zur Hauptbau der Polizei kommen. Man bringt ihn ins Krankenhaus zum Vater. Over. Dieser elende Schweinehund. Zwar hat er versucht, seine Stimme zu verstellen, aber ganz geschafft hat es doch nicht, sein Lispeln abzulegen. So eine fürchterliche Gemeinheit. Funkfuchs 1 an Winnipeg 1. Vielen Dank, ich werde mir ein Taxi nehmen. Over. Bämmel, wir beide dringen in die Scheune ein. Michael und Claudia, bleibt bitte an den Handgucken. Falls wir Hilfe brauchen, rufen wir. Ist klar, zieht los. Aber seid bloß vorsichtig. Ich Bleib hier und versuch den Funkverkehr mit dem roten Blitz, also mit Winnipeg 1, aufzunehmen. Ja. Wenn er in voller Aktion ist, werde ich ihn mir packen. Komm dann so schnell wie möglich nach, damit wir ihn festhalten können. Für alle Fälle kannst du ja die Luft aus dem Motorrad herauslassen. Gut. Ich warte 3 Minuten mit dem neuen Funkkontakt, okay? Ah! Du kleine Ratte! Au! Hilfe! Hilfe! Bämmel, Bämmel! Wo bist du? Was ist? Oh. Ich bin also noch nicht im Himmel, trotz der Engelchöre in meinem Kopf. Bist du's, Bohne? Oh. Bämmel, was ist? Hast du gerufen? Komm erst mal hoch, wir helfen dir. Ja, komm hoch. Ja. Der Kerl hat mich angesprungen wie ein Panther. Halt! Der Blitz hat doch noch kurz vor seinem Angriff gefunkt. Und als er mich ansprang, hat er bestimmt kein Funkgerät bei sich. Also müssen wir es suchen. Während Claudia bei Bömmel bleibt und ihn mit guten Worten und einem sauberen Taschentuch versorgt, dringen Bohne und Michael weiter in die Scheune ein. Die Handgurken sind eingeschaltet, damit Claudia sie warnen kann, falls der rote Blitz zurückkommt. Es vergehen spannende Minuten, bis die Jungen unter einem Dachsparren die Handgurke des Tastendrückers finden. Ob er gleich auftaucht, um das gute Stück zu holen? Bömmel hat sich inzwischen so weit erholt, dass er aufs Rad klettern kann. Langsam fahren die Funkfüchse in die Nähe der langen Straße, wo Freund Wildling, der Kleine und der rote Blitz wohnen. Wie geht's, Bömmel? Es könnte schlimmer sein, aber wenn wir den roten Blitz gleich an der Strippe haben, geht's mir besser. Na dann leg los, du hast es verdient. Ja. Funkfuchs 1 an Winnipeg 1, kommen. Funkfuchs 1 an Winnipeg 1, kommen. Funkfuchs 1 an Winnipeg 1, höre dich gut, Roger. Winnipeg 1 und Funkfuchs 1, wir haben deine Handgurke in der Scheune gefunden. Morgen stehst du vor Gericht. Funkfuchs 1 an Winnipeg 1, wovon sprichst du? Winnipeg 1, das weißt du ganz gut. Wir kennen dich, deinen Namen, deinen silbernen Helm. Und auf der Handgurke steht die Fabriknummer. Die steht auch auf dem Anmeldeformular bei der Post. Weißt du das nicht? Und jetzt ist Schluss mit dem Tastendrücken. Die Polizei ist bald unterwegs zu dir. Ihr aufgeblasenen Fuchsersatze! Ich werde euch vorher so zurichten, dass ihr selbst eure Eltern nicht wiedererkennen. Und der CB-Club soll sich vorsehen. Ich werde keine Verbindung von euch Mitgliedern untereinander mehr zulassen. Watch out! Delta-Kurve 7 an Funkfuchs 1, kommen. Funkfuchs 1 an Delta-Kurve 7, höre dich gut. Wann bist du fertig im Bärenbruch? Wir brauchen dein Rad. Delta-Kurve 7 an Funkfuchs 1. Bin schon in der Papageiensiedlung gelandet. Berichte schnell, Roger. Funkfuchs 1, bitte Delta-Kurve ist um Geduld. Schön, dass du zu Hause bist. Ich rufe dich an. Cheerio. Ehe Bömmel Herrn Jeitz um Hilfe und Rat bittet, ist den Funkfüchsen eingefallen, dass der rote Blitz ihr Gespräch womöglich abhören kann. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Deshalb ruft Bömmel seinen Vater von einer Telefonzelle aus an. Old Man Jeitz verspricht, sofort zu kommen. Inzwischen soll Michael ausfindig machen, wo der rote Blitz genau wohnt. In Nummer 7 wohnt Familie Körner. Ich habe artig gebimmelt und gefragt, wann ich Peter Körner in einer CB-Funkangelegenheit sprechen könne. Eine sehr unfreundliche Frau hat mich angeschnauzt. Sie habe ihrem Peterle das Funken verboten seit dieser Sache mit dem Club. Und damit basta. Und zu Hause sei er auch nicht. Peterle, dass ich nicht lache. Mein Vater? Jochen, wie siehst du denn aus? Bist du vom Rad gestürzt? Ist nicht so schlimm. Der rote Blitz ist nur auf mich herniedergefahren. Ich habe eben ein Gespräch angehört zwischen Winnipeg 1 und einem, der anscheinend dein Motorrad besitzt. Winnipeg lispelt kolossal. Er muss hier in der Nähe sitzen. Sagte, er habe seine neue Handgurke verloren. Müsse vorerst die alte benutzen. Das ist er. Delta Kurfürst 7 an Winnipeg 1, kommen. Winnipeg 1 an Delta Kurfürst 7. Hören Sie gut. Haben Sie vielleicht Kontakt gehabt mit einem der Funkfüchse? Winnipeg 1 an Delta Kurfürst 7. Kenne Funkfüchse nicht. Roger. Ihr vier Füchse geht jetzt langsam in die vier verschiedenen Richtungen und kreist den roten Blitz ein. Weit kann er nicht sein. Meldung an mich, wenn ihr was wisst. Ich quassle weiter mit ihm. Old Man Yates bringt den roten Blitz ziemlich in Verwirrung mit seinen genauen Fragen. Ob Winnipeg 1 in einem CB-Club sei und wenn ja, in welchem, unter welcher Mitgliedsnummer und so weiter. Schließlich sagt Winnipeg 1 Herrn Yates, er möge ihn doch gleich besuchen. Er wohne in der Zimbernstraße 9. Das verspricht Old Man und beendet den Funkkontakt. Na, Bömmel, da bist du ja schon wieder. Der hält mich wohl für ganz blöd. Die Zimbernstraße ist am anderen Ende der Stadt und er sitzt bestimmt... In der Ecke, in einem unbewohnten Haus. Eine große Antenne ist auf dem Dach und da muss er sein. Delta Kurve 7 an alle Funkfüchse. Sofort zu mir zurückkommen. Ende. Ich glaube, wir haben ihn. Jochen und ich werden den roten Blitz jetzt hopp nehmen. Michael, komm du auch mit und schalte die Stenorette ein. Bono und Claudia bleiben hier. Rufen Winnipeg 1 und reizen ihn so, dass er alles ausspuckt über sein Tastendrücken. Das können wir dann aufnehmen, klar? Es ist schwierig für Herrn Yates, seinen Sohn und Michael Einlass zu finden in das alte Haus. Schließlich zwängen sie sich durch ein Kellerfenster und erklettern dann eine baufällige Treppe. Sie stehen vor einer Tür, an der ein weißer Bogen klebt, auf den ein roter Blitz gemalt ist. Von drinnen tönt die Lispelstimme vom roten Blitz. Michael geht näher heran, um die wütenden Ausbrüche von Winnipeg 1 mit der Stenorette aufzunehmen. Der pöbelt gerade Claudia an und amüsiert sich, weil er sich noch immer für unüberwindlich hält. Da stolpert Bömmel und knallt gegen die Tür. Du kleiner rothaariger Plumpsack, hast du immer noch nicht genug. Jetzt werde ich dich... Was werden Sie? Sprechen Sie sich ruhig aus. Klein machen werde ich euch alle. Funkfuchs 1 an Fuchs 2. Sagt der Polizei Bescheid, wie abgemacht. Wisst ihr, was ihr mich könnt? Ich glaube es zu ahnen. Wir werden der Aufforderung aber keine Folge leisten. Was habe ich denn gemacht? Nur ein bisschen Spaß. Aha, und beinahe den Tod eines Kindes verschuldet, weil sie sich während des Notrufs reingehängt haben. Das müsst ihr erst mal beweisen. Ich habe alles aufgenommen, was Sie meiner Freundin eben durch Ihre Funkanlage an den Kopf geworfen haben. Ist die überhaupt angemeldet? Nein, ich dachte... Dann sehen Sie mal zu, dass Sie die Anlage schnell abbauen. Wenn die Polizei die auch noch findet, geht es Ihnen schlecht. Die Störung des Funksprechverkehrs wird schon teuer genug für Sie werden. Wenn ich richtig informiert bin, kostet sowas mindestens 3.000 Mark und außerdem die Funklizenz. Komm, Funkfüchse, dieser Fuchs ist unschädlich gemacht. Delta Kurve 7 an alle Funkfüchse. Jagd beendet. Dringende Aufforderung, sich sofort bei Luigi einzufinden. Es sind dort heute frische Pistazien eingetroffen. Roger. Du weißt doch, Old Man, dass ich nur Feigeneis mit Pfeffer esse.